Leben liegt im Sumpf. Wie kläglich ich will draufgehen, nur mein Mädchen ist der Grund, dass ich täglich wieder aufstehe, täglich rausgehe. Die Augen vor dem Leid verschließ, irgendwann wärst du blind, wenn du nur noch diese Scheiße siehst. Mama, schau, dein kleiner Junge ist zum Kämpfer geworden, zum Kämpfen geboren, von wegen ich bin verloren, nur Kummer und Sorgen. Den Tag nicht gelebt, vor lauter Angst, was ist morgen? Auf vom Pfad abgekommen, doch die Familie als Wegweiser. War Alleingänger, doch gemeinsam geht's leichter. So schwer zu atmen, wenn dich immer dieses Koks fickt. Noch schwerer als zu leben, wenn du innerlich schon tot bist. Egal wer auf Freund macht, am Ende bist du alleine. Also fick die Freundschaft, ich denk lieber an meine Kleine. Du hast keine Träume, wenn das Weiße dich wach hält. Doch so ist dieses Leben, willkommen in der Kackwelt. So ist das Leben, Bruder, täglich kämpfen und nicht draufzugehen. Gefallen sind wir alle schon, wichtig ist es wieder aufzustehen. Es ist wie es ist, jeden Tag ein neues Missgeschick. Immer wird dir klar, dass nicht so wie das Leben. So ist das Leben, Bruder, täglich kämpfen und nicht draufzugehen. Gefallen sind wir alle schon, wichtig ist es wieder aufzustehen. Es ist wie es ist, jeden Tag ein neues Missgeschick. Immer wird dir klar, dass nicht so wie das Leben fickt.